in diesen eine Radiostation fixe von und mit Emission de l'art visionnaire. La Hörschnecke. Die Hörschnecke. Die Hörschnecke. Rest der Artikulation. As part of Congress of Articulation. ÖR-Schnecke. 9. Mai bis 20. Juni. Im Kunstraum Kreuzberg. Sind sie sozusagen verschwunden in der Transport in diesen Raum? Ja, und sie auch. Oder? Vielleicht. Willst du mal probieren? Weißwein. Willi muss noch schwimmen, Unterricht geben. Elsa, es geht jetzt los. Hm? Elsbeth! Ja, alle reinkommen. Und Tür zu! Guten Morgen, willkommen im Kunstraum Kreuzberg, Bethanien. Im Radio Emission de l'Art Visionnaire. Willkommen auf dem Stream. Ich begrüße schon fast meine Hausband, obwohl wir niemals unter dem gleichen Namen was zusammen gemacht haben. Passend zum Wochenende. Jetzt Europa Express. Ist mit ihren Freundinnen am Strand. Da kommt eine Herde königlicher Stiere angerannt. Unter ihnen ein ganz besonders schöner, ein großes weißes Tier. Das ist doch der Zeus. Europa spürt keine Angst. Sie füttert und umgarnt ihn und windet seine Hörner mit Blumen vom Strand und schwingt sich auf seinen Rücken rauf. Er galoppiert dem Wasser entgegen. Ulalalalalala. Ulalalalalala. Ulalalalalala. Ulalalalalala. Ulalalala, ulalalala, ulalalalala. Auf dem Meer, da kommen sie sich näher, die Göttin und der Gott. Eine Liebe entspringt und Kreta ist in Sicht. Oh la la la la la, was geht denn da? Die Meereswellen schäumen. Zwei Söhne entstehen, ja ja ja. Zwei königliche Söhne aus dem Meeresschaum und Kreta ist in Sicht. Europa und Zeus, das war ihr letzter Tag. Danach muss sie wohl nach Haus. Oh la la la la la la la. Oh la la la la la la la. Oh la la la la la la la. Oh la la la la la la la. Oh la la la la. Oh la la la la. Oh la la la la la la la. Europa. Das ist doch gar kein Kontinent, sondern der Ausläufer des russisch-asiatischen Festlandes. Europa. Der Name einer asiatischen Prinzessin. Von Zeus geraubt, an die Dichtkunst und Geistesgeschichte der Antike gebunden. Das Römische Reich setzt Maßstäbe. Größe, Politik, Technik, Militär. Doch was folgt in den Jahrhunderten? Kriege, Kriege, Kriege, Kriege. Macht, Macht, mehr Macht. Kriege, Kriege, Kriege. Kriege, Kriege, Kriege. Und der Mensch sehnt sich nach Frieden. Doch wie? Der Mensch aus dem gleichen Material geformt, müsste doch auch der gleichen Idee folgen können. Doch wie? Viele formulierten Ziele, fantasierten Pläne. 1847 verkündet Victor Hugo auf der Friedenskonferenz in Paris: Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous Italie, vos Angleterre, vos Allemagne, vos toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vulnérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. Und immer noch ist dies eine Utopie. Bekanntlich dauert es noch 2 Weltkriege und Millionen Tote, bis sich überhaupt irgendwas in diese Richtung entwickelte. Und wo sind wir jetzt? Was ist aus der großen Idee von Frieden und Freiheit geworden? Es gibt keine gemeinsame europäische Öffentlichkeit. Schlimmer noch, das Gebaren der wiedererstarkten schlimmsten Formen des Nationalismus lassen erkennen, dass sich das Schiff in Seenot befindet und die Angst um sich greift. Je sensationalistischer die Presse der Unzufriedenen ist, desto schärfer fallen die Anschuldigungen aus, wobei am schlimmsten ist, dass die Bürger entweder angestachelt von den Medien oder aus Eigeninitiative den Spieß gegeneinander richten. O Zeus, der du Europa geraubt hast, was hast du mit ihr gemacht? Mit dem Zug gefahren an vielen schönen goldgelben Rapseln da vorbei. Und da war ein Feld, auf dem sprang das Reh. Dann sagte ich meinen Freundinnen, wie sehr ich mich freu. Europa ist so ein schöner Platz, da kann man überall hin ohne Pass. Europa ist so ein schöner Platz, da kann man überall hin ohne Pass. Ich war auch schon im Süden, wo die Sonne scheint, da ist so mild und mediterran. Obwohl, da im Norden, da schneit's und der Winter ist auch so was Tolles. Europa ist so ein schöner Platz, da kann man überall hin ohne Pass. Europa ist so ein schöner Platz, da kann man überall hin ohne Pass. Europa, du bist alt geworden. Deine Haare sind grau und deine Haut ist so faltig. In deinen Augen leuchteten einst die Sterne. Wir konnten den Himmel darin sehen. jetzt sind sie matt. Wie dreckige Fensterscheiben. Europa, du bist so alt geworden. Deine Knochen krächzen und ächzen. Wenn du dich nur bewegst, hat man Angst, dass du zerbrichst. Sollen wir wirklich dein Grab jetzt schaufeln? Doch Europa gibt nicht auf. Ich stehe auf alte Frauen. Und du kannst mich jederzeit umhauen. Wo mache ich nur mein Kreuz? Wo mache ich nur mein Kreuz? Mein Kreuz! Europa ist ein Kontinent, auf welchem die Frage brennt. Was ist denn der Masterplan, außer den Karren an den Dreck zu fahren? Scheiß auf Deutschland und scheiß auf Italien, scheiß auf Ungarn und scheiß auf Spanien. Unsere Länder vereinigt euch, die Konzerne, die unsere Deutsch. Europa kann den Anfang machen, das Feuer in der Welt entfachen. Scheiß auf Deutschland, scheiß auf Italien, scheiß auf Ungarn und scheiß auf Italien. Oi, oi, Europa. Oi, oi, Europa. Oi, oi, Europa. Europa. Europa ist ein Kontinent, auf welchem die Frage brennt. Was ist denn der Masterplan, außer den Karren an den Dreck zu fahren? Scheiß auf Deutschland, scheiß auf Italien, scheiß auf Ungarn und scheiß auf Spanien. Unsere Länder vereinigt euch, gegen die Konzerne, die unsere seucht. Europa kann den Anfang machen, das Feuer dieser Welt entfachen. Scheiß auf Deutschland, scheiß auf Italien, scheiß auf Ungarn und scheiß auf Spanien. Oi, oi, Europa. Oi, oi, Europa. Oi, oi, Europa. Wir betreten voll. Funken der Freunde, schöner Götterfang, Freunde. Danke fürs Kommen. Danke euch fürs Kommen und Spielen. Und danke fürs Zuhören da draußen. Und viele Grüße an Lynn nach Budapest. So schlimm ist Ungarn doch gar nicht.